Mutter der Schmerzen aus Helle Nacht von Emmy Hennings, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Mutter der Schmerzen. Heilge Mutter mit dem Sohne, Mutter mit der Dulderkrone, Mutter Gottes mit dem Lamme, Mutter unterm Kreuzesstamme. Will dir weihen sieben Kerzen, siebenfacher Andacht Schmerzen, lieben deine uferlosen Leiden, deine Trauer stets umweiden, deinen Schwertern in dem Herzen, will ich weihen sieben Kerzen. Um der sieben Schwerter willen, die durch deine Seele gingen, da man den Sohn dir tot und bloß legte in den Mutterschoß, Mutterschmerzen tief durchdringen, alle Wunden wolle stillen, um der sieben Schwerter willen. Weil du musstest schmerzhaft schauen, deines heil'gen Sohnes Tod, darum sieh auf alle Frauen und umfange ihre Not. Flehen doch um dein Erbarmen, Kinder wie der Sand am Meer, halte Mütter in den Armen, denn die Last ist gar so schwer. Sieh, sie tragen Leid und Liebe, was zur Freude sie geboren, haben schmerzlich sie verloren. Wenn ich all ihr Leid verschriebe, deinem Leide dir zu ehren, könntest, Mutter, du verwehren, deinen Kindern deine Liebe? Sind doch alle deine Kinder, ob sie wollen oder nicht, trösten wirst du drum nicht minder, wem der Kinder Glaube bricht. Um der sieben Schwerter willen, die durch deine Seele gingen, da man den Sohn dir tot und bloß legte in den Mutterschoß. Mutterschmerzen tief durchdringen, alle Wunden wirst du stillen, um der sieben Schwerter willen. Ende von Mutter der Schmerzen.